1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, pünktlich 1 Uhr und wir sind zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir sind heute wieder ganz offen für alle eure Themen, über die ihr gerne hier mit mir sprechen wollt. Wenn ihr gerne mit mir telefonieren möchtet, dann wählt hier diese Nummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht, das ist die Nathalie und die ist 17 Jahre alt. Nathalie, guten Morgen. Guten Morgen. Warum rufst du mich an? Und zwar geht's bei mir darum, dass ich im 5. Monat schwanger bin. Ja. Und mein Freund, der Vater von dem Kind, sich am Freitag vor den Zug werfen wollte. Er wollte sich vor den Zug werfen? Genau. Weil du schwanger bist? Nee, also ich glaube nicht deswegen, weil er hatte sich gefreut und auf das Kind und wir hatten dann einen kleinen Streit und dann hat er seine Sachen gepackt und ist gegangen. Ja. Und jetzt kann ich ihn nicht mehr erreichen. Also du sagst, er wollte sich für den Zug werfen. Was ist denn, hat er es versucht und ist so unverletzt geblieben oder was ist passiert? Ich weiß es nicht genau. Das Ganze war am Freitag und am Samstag Vormittag hat er mich dann angerufen aus der Psychiatrie, hat mir erzählt, was passiert ist. Mhm. Was ist denn passiert? Ja, er hat gesagt, er wollte sich vor den Zug werfen. Ja gut, aber was hat das versucht oder hat man ihn davon abgehalten? Ich weiß es nicht, das hat er nicht gesagt. Also, Also auf jeden Fall ist er körperlich nicht verletzt, offensichtlich. Nee. Ist aber in der Psychiatrie. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht, aber er war in der Psychiatrie. Genau. Wie alt ist er? 19. 19. So, er ist jetzt nicht mehr in der Psychiatrie. Wo ist er jetzt? Bei seinem Vater. Hast du mit ihm telefoniert? Nee, er hat mich nur am Samstag dann eben angerufen, hat gesagt, was passiert ist von der Psychiatrie aus und damit er so schnell kommt, wie es geht, also wieder nach Hause kommt und damit alles gut wird. Und Hat er denn zu dir gesagt bei diesem Telefonat, warum er das gemacht hat? Nee. Aber du hast ja noch gefragt, warum hast du was gemacht? Er konnte nicht lange telefonieren. Gut, aber jetzt ist er ja wieder zu Hause. Warum habt ihr keinen Kontakt? Also, er hat die ganze Zeit bei mir gewohnt. Und ich habe dann auch abends in der Psychiatrie angerufen. Aber die haben dann gesagt, dass er seit 17.30 Uhr als entlassen drin steht. Und ja, dann war ich ganz verzweifelt. Ich habe dann gedacht, wir können sie den entlassen, wenn er sich jetzt wieder was antun will. Genau, genau. Und dann habe ich meine Cousine angerufen und die hat dann vorgeschlagen, damit sie für mich mal bei seinem Vater anrufen könnte, was dann auch gemacht hat. Und er hat dann gesagt, damit mein Freund eben jetzt bei ihm ist. Warum hast du nicht bei dem Vater angerufen? Ich habe mich nicht getraut. Ach so, also wir wissen jetzt, dass dein Freund bei seinem Papa ist. Genau. Aber er meldet sich nicht bei dir. Genau, und sein Handy ist auch aus. Und was ist denn da los, Nathalie? Ich weiß es nicht. Ich verstehe ja auch die Welt nicht mehr. Also ich weiß nicht, warum er das normalerweise. Ich kann es nicht verstehen. Also, du hast gerade gesagt, du hast dich nicht getraut, bei dem Vater anzurufen. Ja. Warum eigentlich nicht? Weil ich den nicht so gut kenne. Ich mir vorstellen kann, damit halt. Also der ist nicht so begeistert von mir. Wie lange seid ihr schon zusammen? 3 Jahre. Und hast du in diesen 3 Jahren denn den Vater nicht ein bisschen näher kennengelernt? Ich habe den nur einmal gesehen. Wie kommt denn das? Ja, er hatte Krach mit seinem Vater. Ach so. So 1-2 Jahre lang. Und warum glaubst du, dass der Schwiegervater, sag ich mal so, gegen dich ist? Das hat er gesagt zu meiner Cousine und vorher habe ich es auch schon ein bisschen gemerkt. So. Aber du weißt nicht den Grund, warum das so ist? Nicht genau. Und ich war, also, was vermutest du? Meiner Cousine hat er gesagt, ja, ich wäre schuld daran, damit er das gemacht hat. Ja, aber offensichtlich mochte er dich vorher ja auch nicht sonderlich. Ja. Aber du weißt konkret nicht, was dahinter steckt. Nee. 3 Jahre. Da warst du ja ganz super jung, als ihr zusammengekommen seid. Ja, 14. Ja. Und jetzt im 5. Monat schwanger. Ja. War das gewollt? Also geplant war es jetzt nicht, aber also wir haben uns dann gefreut. Also es war nicht so, damit wir das nicht wollten. Aber wenn jemand so etwas macht, wenn er sich von den Zug werfen will, dann muss der ja in hoher Not und unter hohem Druck stehen. Du hast überhaupt keine Ahnung, was mit ihm los ist? Nee. Also er hatte... Ihr habt euch ja gestritten. Warum habt ihr euch gestritten? Nur wegen einer Kleinigkeit. Ich weiß gar nicht mehr so genau warum. Und dann hat er einfach seine Sachen gepackt und ist gegangen. Aber habt ihr euch denn oft gestritten? Nee, eigentlich nicht. Seid ihr sehr liebevoll immer miteinander umgegangen bis zum Schluss? Meistens schon. Hat die Sexualität auch funktioniert immer? Ja, ja. Und als das dann klar war, dass du schwanger warst, was war seine erste Reaktion? Er hat sich gefreut, also ganz arg. Der war auch immer dabei beim Frauenarzt bis jetzt und hat sich gefreut. Und du glaubst auch, dass die Freude ehrlich war? Ja. Weil man fragt sich ja jetzt, was ist da los? Wenn der also er hatte im September Krach mit seiner Mutter bekommen und die hatte dann gesagt, damit sie ihn nicht mehr sehen will und sein Vater wahrscheinlich auch nicht und hat sich dann niemand mehr bei ihm gemeldet. Also auf jeden Fall auf jeden Fall gibt es da familiäre Probleme. Ja. Obgleich er jetzt bei dem Vater wohnt. Also da scheint es ja dann doch wieder... Ja, das finde ich auch komisch, warum er sich dann von seinem Vater hat abholen lassen und jetzt bei dem ist und sich bei mir nicht meldet. Finde ich unfassbar. Ich auch. Ja. Ich bin sehr enttäuscht, weil... Du bist seine Frau, seine Freundin und ihr kriegt ein Kind bald und er meldet sich nicht bei dir? Ja, aber... Naja, mein größtes Problem ist eigentlich, damit ich jetzt nicht weiß, wie ich das alles alleine schaffen soll. Ja, nun habe ich ja die Hoffnung, das ist ja nur erst ein paar Tage her, dass er sich doch noch besinnt und... Naja, das glaube ich nicht, weil das normalerweise, er hat mich ja ein paar Stunden vorher noch angerufen, samstags, bevor er entlassen worden ist und hat ja gesagt, damit er so schnell es geht, also nach Hause kommt zu mir und damit alles gut wird. Und deswegen, ich glaube eher, damit sein Vater vielleicht, ich weiß ja nicht, damit... Was, damit dein Vater? Damit sein Vater ihn vielleicht davon abhält, weil er auch meiner Cousine gesagt hat, ich war dran schuld und es wäre besser, wenn wir nicht mehr zusammen wären. Ja, ihr habt ja zusammen gewohnt, das heißt, da sind ja ganz viele Sachen von ihm auch noch bei dir in der Wohnung. Also seine Klamotten hat er mitgenommen, also der hat die eingepackt und mehr Sachen hat er nicht? Ja doch, da sind noch andere Sachen da, also die sind noch da, aber... Wie lange wohnt ihr denn schon zusammen? So über 2 Jahre schon. Ja. Und von was lebt ihr so? Habt ihr Jobs oder? Nee, ich wohne noch bei meiner Mutter. Ach so, du wohnst bei deiner Mutter und dein Freund ist zu dir, zu euch gezogen oder wie? Genau. Ach so. Und was machst du? Bist du noch Schülerin? Nee, ich bin nicht mehr zur Schule gegangen irgendwann einfach. Weil ich auch Probleme hatte und ja. Und hängst so rum? Seit wann? Seit 2008. Seit 2008 schon? Ja, ich war dann auch in der Psychiatrie, also das Jugendamt. Also ich habe dann einen Gerichtsbeschluss bekommen und seit ich da wieder draußen bin, habe ich auch eine Sozialphobie. Also, und das weiß er auch. Das heißt, er weiß, damit ich jetzt, ich weiß gar nicht, wie ich zum Frauenarzt fahren soll, weil Das heißt, da sind schon viele Probleme um euch herum. Kann man so sagen. Ja. Und er, ist er auch ohne Arbeit und ohne Schule? Ja. Also der hat es immer wieder versucht, aber hat immer wieder alles abgebrochen. Ich denke mal, damit seine Eltern auch denken, dass ich daran schuld bin. Also eine sehr verfahrene Situation. In jeglicher Hinsicht. Ihr beide seid total jung und habt das alles so laufen lassen. Das heißt, ihr steht ohne Schulabschluss da und ohne Ausbildung, habt nichts. Du hast auch psychische Probleme, bist jetzt noch schwanger und der Typ ist weg. Genau. Oh weia. Was sagt deine Mutter denn dazu? Ja, sie sagt, er wird schon wiederkommen. Aber eigentlich will ich gar nicht damit. Also, das heißt, Ja, schön, wenn es sich meldet, aber... Ach, du willst gar nicht, dass er wiederkommt. Naja, ich bin halt sehr enttäuscht, damit er sich nicht meldet. Und ja, ich war gerade die ganze Zeit davon ausgegangen, dass du besorgt bist und ihn liebst. Ja, war ich auch bis vor ein paar Tagen. Und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie scheint ihm ja alles egal zu sein. Ne? Weißt du, ich finde ganz wichtig, da muss ein Mensch, wenn ihr schon nicht miteinander redet, muss ein Mensch mit ihm reden, damit du Bescheid weißt, was los ist. Mhm. Kann deine Mutter nicht dahin fahren zu dem Vater? Nee. Nee. Gibt es irgendeine dritte Person, die da mal vermitteln kann? Ja, meine Cousine hat da ja angerufen, aber ich glaube, der Vater will das nicht so. Also. Na gut, weiß der Vater denn, dass du schwanger bist? Natürlich. Ja, also da muss ja jetzt irgendwas passieren. Da muss ja mal, ihr seid ja nun keine Kleinkinder mehr. Mhm. Ihr seid ja junge, fast erwachsene oder erwachsene Leute. Da muss ja jetzt irgendein Kontakt hergestellt werden und es muss ja geregelt werden, wie es jetzt weitergeht. Mhm. Nathalie, ich möchte, dass du ein paar Worte mit meiner Psychologin sprichst. Vielleicht kann das auch über eine Beratungsstelle, dass einfach mal eine dritte neutrale Instanz da eingeschaltet wird, irgendwie arrangiert werden. Ich finde, da muss einfach jetzt geredet werden und ein bisschen Klärung stattfinden. Mhm. Wir rufen dich jetzt nochmal an. Das heißt, Sabine ruft dich an und ich bitte dich aufzulegen. Okay. Und ich hoffe sehr und wünsche dir sehr, dass sich alles doch irgendwie noch fügt, weil... Da sind ja nur große Veränderungen stehen ja an, ne, wenn du das Kind bekommst. Ja, genau. Und du kannst mit meiner Psychologin auch noch über deine Sozialphobie sprechen. Finde ich auch ein wichtiges Thema, dass du das auch in den Griff bekommst. Mhm. Na? Dann leg du bitte auf und sie meldet sich gleich bei dir. Ja, danke. Alles Gute. Danke. Tschüss. Nathalie war das. Und hier ist die Katharina. Die ist 31. Guten Morgen, Katharina. Guten Morgen. Katharina. Hallo. Über was reden wir beide? Mein Thema ist Jenseitskontakte. Jenseitskontakte? Ja, das hattest du ja schon öfter in den letzten Sendungen, die ich das mitbekommen habe. Und ich habe das halt mitverfolgt und ich fand die Argumente so ein bisschen schwach, ja, die da gebracht wurden. Von wem? Von den Anrufern. Du hast ja immer gesagt, du brauchst ja sowas wie einen Beweis, ja? Ja. Wo man wirklich weiß, das war wirklich der Verstorbene. Genau. Und bei mir ist das der Fall gewesen. Erzähl mal. Wer ist verstorben? Meine Großmutter. Ja. Eigentlich zwei, ja. Und ich habe da halt nach einem Kontakt gesucht und ich habe da auch auf viele Leute getroffen, die halt das nicht so wirklich konnten, ja. Und einmal habe ich auch eine Dame getroffen, da wollte ich von den Kontakt zu der Großmutter mütterlicherseits. Mhm. Habe ich ihr aber nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, es geht um eine Oma von mir. Mhm. Du kanntest diese Frau, nennen wir es Medium, kanntest du vorher nicht? Nein. Nein, du hast aber recherchiert danach, du hast sie gesucht. Das war telefonisch, ja. Und sie hat halt... Moment, was war telefonisch? Der Kontakt zwischen mir und dieser Dame. Ach so, du hast die gar nicht besucht? Nein. Wie bist du auf die gekommen? Durch eine Empfehlung. Empfehlung, okay. Ja. Dann hast du die angerufen, dir war diese Frau komplett fremd und umgekehrt genauso. Genau. Ja, und dann? Und dann habe ich gesagt, dass ich einen Kontakt gerne gewünscht hätte und dass es mir um meine Oma geht. Und dann hat sie gleich gesagt, du hättest gerne den Kontakt mütterlicherseits, aber die Dame, sage ich mal, die sich meldet bei ihr, wäre väterlicherseits, die Oma. Mhm. Und dann hat sie mir die beschrieben, wie sie aussieht und wie so ihr Charakter war. Da könnte ich ja immer noch sagen, es wäre ein Zufall, ja. Aber dann hat sie mir halt so ein paar Dinge gesagt, die vor dem Tod irgendwie aufgetreten sind. Die konnte ich aber in dem Moment jetzt nicht nachvollziehen. Mhm. Und was denn zum Beispiel? Dass sie im letzten halben Jahr zum Beispiel ganz stark Probleme mit ihren Fingern hatte. Mhm. Sie sagte mal, sie hat damit so viel gemacht und konnte nichts mehr. Und was auch sehr gravierend war, hat sie gesagt, dass sie immer auf Tabletten gezeigt hat. Sie hat das so zu mir gesagt, sie zeigt immer auf Tabletten. Mhm. Und das hätte irgendwas mit Selbstmord zu tun. Mhm. Ich konnte in dem Moment aber nichts damit anfangen. Mhm. Und ich muss dazu sagen, der Kontakt zu meinem Vater ist nicht so gut. Mhm. Und danach habe ich ihn dann halt gefragt, wie das gewesen ist. Und er hat mir das halt bestätigt, dass sie, bevor sie gestorben ist, dass sie Gicht hatte. Mhm. Dass sie früher halt immer gehäkelt hat und das im letzten halben Jahr nicht konnte. Das heißt, du hattest keinen engen Kontakt zu deiner Großmutter in der letzten Zeit? Genau. In der Kindheit schon, aber in den letzten 20 Jahren so gut wie gar nicht. Das war einfach räumlich bedingt. Mhm. Und das hat er mir bestätigt und das mit den Tabletten, was sie da erzählt hat. Stopp, ich muss noch mal fragen. Ja? Räumlich bedingt ist keine Erklärung. Mein Vater lebt in Polen. Mhm. Und deswegen, also gesehen haben wir uns nicht und auch der telefonische Kontakt war wenig. Weil auch irgendwie eine Spannung in der Familie ja, war? Ja, das auch, ja. Genau, weil sonst nach Polen kann man ja fahren, die Oma besuchen. Ja. Oder man kann die Oma anrufen. Ja, genau. Aber all das ist nicht geschehen. Das ist nicht geschehen. Du hast sie 20 Jahre nicht gesehen und dann ist sie gestorben. Genau. Warum hast du dich, bevor du weitererzählst, warum hast du dich dann überhaupt für die Frau so interessiert, wo du sie so lange nicht gesehen hast? Ich hatte dieses Medium eigentlich wegen der anderen Oma angerufen. Ach so, genau, ja. Hast du ja gerade gesagt. Ach, und verstehe. Sie hat sich sozusagen vorgedrängelt, also... Okay, dann erzähl mal weiter. Mhm. Ja, und dann das mit diesen Tabletten, worauf sie immer hingewiesen hat, war halt, was mir mein Vater dann gesagt hat, dass ihr Mann, also von meiner Oma, der Mann, der hat mit Tabletten Selbstmord begangen. Mhm. Das wusste ich, also zwar so ein bisschen verschwommen, wusste ich, da war mal was, aber das konnte ich vorher nicht zuordnen. Das hat das Medium aber nicht gesagt, dass der Mann Selbstmord begangen hat. Sie hat gesagt, dass das in der Familie überall irgendwie, sie zeigte mal darauf, dass das ein Thema ist. Mhm. Ja. Und das war halt bei dem Mann der Fall. Mhm. Und bei meinem Vater war es auch der Fall. Ja, also jetzt das Überraschende ist, dass die das mit der Gicht gewusst hat. Ja. Kann man auch sagen, haben viele alte Leute, ist vielleicht auch nicht so eine dolle. Sie war gar nicht so alt. Ach so. Also sie ist an einem Gehirntumor verstorben und so alt war sie gar nicht. Also es war nicht so eine klassische Oma. Mhm. Und das ist ja auch, was sie so gesehen hat, dass sie, ja. Okay, und dann mit den Tabletten hat sie eine Andeutung gemacht. Ja. Ja. Gut, das ist natürlich ein Faktum, was schon etwas beeindruckt, ne? Ja. Hat sie noch was gesagt? Ja, das hat, was meinen Vater angeht, dass ich ihn nicht so ernst nehmen sollte, dass er diese ganzen Vorwürfe, die er mir macht, ich sollte mir von ihm sozusagen nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Hattest du zuvor am Telefon mit ihr über deinen Vater gesprochen? Nein. Überhaupt nichts? Nein. Und dann hat sie von sich aus gesagt, du sollst dir von ihm nicht auf der Nase rumtanzen lassen. Genau. Und das macht er eigentlich schon immer. Mhm. Also ich habe viele wirklich solche Leute kontaktiert und ich bin auch sehr skeptisch und ich weiß auch, dass viele Leute damit einfach nur Geld machen. Mhm. Aber mich hat das wirklich beeindruckt. War noch etwas, was dich beeindruckt hat, oder waren das jetzt die Hauptpunkte? Alles, was sie beschrieben hat, ihre Optik und ihren Charakter, also das ist nicht so eine klassische Oma gewesen, sage ich mal, ja. Sie war immer... Wobei du das ja auch nicht so genau weißt, weil du sie ja nicht gekannt hast. Ich kenne sie aus der Kindheit, ja, und ich weiß, dass sie immer so eine Dame war, sag ich mal. Sie hat sich immer geschminkt und bis ins hohe Alter, ja. Also hat sich das in einer gewissen Weise schon berührt, alles. Auf jeden Fall. Ja. Die Frage ist, warum hast du diesen Kontakt überhaupt gesucht? Auch zu der anderen Oma? Ich beschäftige mich viel damit, also mit diesen Themen und... du hattest ja auch letztens in deiner Sendung gesagt, sowas, was ich jetzt wichtig fand für mich, dass man die Toten in Ruhe lassen sollte, ja. Eigentlich ist das ja auch richtig, aber ich habe das auch so mitbekommen, dass die Toten oder die Verstorbenen, sage ich mal, dass die auch wirklich selbst den Kontakt suchen. Mhm. Wie hast du das mitbekommen? Also das erste Mal, wo ich überhaupt von diesem Thema mitbekommen habe, war von einem Medium aus Amerika. Ja. James Van Praagh nennt er sich. Mhm. Da ist sein Leben schon verfilmt worden und all das. Und man kennt ihn einfach. Also auch für die Polizei in Amerika gearbeitet und Serienmorde aufgeklärt. Mhm. Und also ich bin bei diesem Thema eigentlich skeptisch. Aber das ist ein Mann, der mich wirklich überzeugt hat. Okay, das ist jetzt reden wir über irgendjemand anderen. Ja. Hast du denn schon mal bemerkt, dass ein Verstorbener zu dir Kontakt aufnehmen möchte? Ja, hatte ich schon, aber das sind so Sachen, wo man immer noch als Skeptiker sagen kann, weiß man nicht. Mhm. Ne? Mhm. Also so, dass ich zum Beispiel mal nachts wach wurde und auf einmal zwei Teelichter an waren, ja. Könnte man sagen... Hast du im Traum angemacht? Habe ich nicht. Also es war für mich wirklich nur Deko. Da hatte ich nichts, also wäre ich nicht im Traum drauf gekommen. Mhm. Aber da sind so Sachen, weiß man nicht. Ne? Katharina, was würdest du sagen, oder was antwortest du auf die Frage, was dir dieses Wissen und diese Kontakte, was das dir für dein Leben bringt? Ich finde das schön, dass man weiß, dass es danach weitergeht. Und ich finde das immer so, irgendwie so, ich weiß nicht, die Leute, die denken nicht über ihren Horizont hinaus, so, dass Geister irgendwas, ist das was Gespenstiges, was Seltsames, das ist was ganz Natürliches, was dazugehört. Es ist natürlich, wenn man das so sieht und wenn man das glaubt, hat es etwas sehr Tröstliches, weil man eben dann weiß, dass es weitergeht, so wie du es gerade auch schon formuliert hast, und das nimmt auch den Schrecken vor dem Tod. Ja. Ich sag mal zum Beispiel so Völker wie in Afrika oder so, die sind nicht so traurig wie wir hier, wenn jemand verstirbt, sondern die feiern das. Mhm. Die sind glücklich, dass der Mensch übergeht in was Schöneres oder was auch immer, ja. Hast du denn persönlich auch mal so Auge in Auge mit einem Medium gesessen? Nein. Noch nicht? Nein. Wenn du aber da so, ich finde, das ist gar nicht nötig. Also das ging da auch gut am Telefon? Ja, das ging hat sehr die, gut. Hat die dafür Geld genommen, die Frau? Ja, das schon. Wie viel hat die dafür das genommen? Das war über so eine Telefonline, sage ich mal. Es war ein Minutenpreis, aber es war nicht viel. Achso, das war über so eine Line und die, genau, die hatte man dir empfohlen? Ja. Ja, also der Skeptiker in mir ist nicht überzeugt. Aber ich sage das ja immer wieder. Ich, wenn das jemand so für sich empfindet und es ihm gut tut, dann darf man darüber auch nicht urteilen. Also wie gesagt, also da gibt es ganz viele, die das wirklich, die dann nur Geld mitmachen. Ja, ja, ganz schön. Die hatte ich auch schon am Telefon, habe ich auch gedacht, okay, dass ich geliebt wurde oder was auch immer, das kann mir jeder erzählen. Weißt du, Katharina, das habe ich aber auch hier auch schon gesagt, ich glaube schon, dass es sehr wenige, sehr spirituelle Menschen gibt auf der Welt. Mhm. Und dass die Dinge erfahren und ein Wissen haben, was weit ab von unserer Ratio ist. Das glaube ich schon. Das glaube ich schon, ja. Gut, dann danke ich dir, dass du angerufen hast und uns deine Erfahrung geschildert hast. Ja. Wünsche ich dir alles Gute, Katharina. Ja, wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. So, ihr Lieben, morgen ist Thementag. Unser Thema morgen heißt, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, heißt das Thema Falle Internet. Das ist ja ein immer größer werdenderes Thema, das Internet, dass man da übel reingelegt werden kann. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die richtig abgezockt wurden, übers Ohr gehauen wurden im Internet, die auf Lügner oder Kriminelle sogar reingefallen sind im Internet oder die von denen vielleicht intime Daten ungewollt ins Internet gelangt sind und somit in die Öffentlichkeit. Also habt ihr richtig schlechte Erfahrungen mit dem Internet oder durch das Internet gemacht? Und wenn ihr Opfer des Internets seid, kann man ja vielleicht so auch ausdrücken, und mir davon erzählen wollt, dann meldet euch doch bitte bei uns, entweder per Mail, domian@wdr.de, also übers Internet, oder ruft morgen ab 0 Uhr an, gerne auch während der Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Falle Internet, was ist euch im und durch das Internet schon Schlimmes passiert? Abgezockt worden, reingelegt worden, vielleicht intime Sachen veröffentlicht worden und so weiter. Unser Thema morgen. Heute freie Themennacht, wie immer, dienstags. Und ich bin gespannt und freue mich jetzt auf die Laura. Die Laura ist 20. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Laura. So, wir reden. Ja, also mein Thema, also es handelt sich bei mir um Vergewaltigung in der Kindheit. Mhm. Das ist halt, ja, passiert so, als ich 5 bis 6 Jahre alt war. Ja. Und wer hat das getan? Mein Vater. Dein Vater? Ja. Der ist oft getan damals? Öfters. Bitte? Ja, wir haben halt mit meiner Schwester, Entschuldigung. Ich habe halt mit meiner Schwester darüber geredet. Mhm. Und sie hat mir halt einiges erzählt. Also meine Mutter ist, als ich 5 oder 6 war, als ich 4 war oder so, ist sie ausgezogen, weil sie halt starke psychische Probleme hatte. Mhm. Und halt auch Magersucht und und die Schwester, wie alt ist deine Schwester? Also ich hab 5 Geschwister, ich habe einen Bruder und meine älteste Schwester wird jetzt 30, meine jüngste halt ist 18 und es ist halt passiert, also sie hat mir halt viel erzählt, dass wir dann halt, als meine Mutter weggegangen ist, dann so den Ersatz spielen mussten und Ihr Kinder musste den Ersatz spielen. Ja, meine Schwester, die große Schwester musste zum Beispiel kochen und sie musste kochen und den Haushalt schmeißen und anscheinend waren wir dann halt, ich und meine kleinste Schwester halt dann dafür verantwortlich. Für die Sexualität. Ja, und? Alle Kinder sind dann bei dem Vater geblieben. Meine Mutter hat auch gesagt, also bevor sie, also er war immer ein ganz lieber Mann. Er hat sich eigentlich in dem Sinne immer gut um uns gekümmert. Er war ein vernünftiger Familienvater, aber es ist auf einmal alles anders geworden, als sie ausgezogen ist. Sie hat dann auch nichts mitgekriegt und hat gedacht eigentlich, dass wir in seinen Händen eigentlich gut aufgehoben werden. Mhm. Ja, und ist das passiert. Du warst 5, 6 Jahre alt, hast du. Kannst du dich genau erinnern an das, was da passiert ist? Ja, das zum Beispiel werde ich, also ich habe da jetzt das erste Mal mit meiner Schwester darüber geredet, und das ist so eine Sache. Wann hast du das erste Mal mit deiner Schwester geredet darüber? Vor 2 Wochen. Ach so. Und du hast bislang sonst geschwiegen darüber? Ja, weil ich weiß nicht, also ist halt schwer immer mit der Familie. Ich habe mit kaum immer Schwestern keinen Kontakt gehabt, gerade aus dem Umzug. Ich habe halt in Solingen gewohnt und ich bin dann hier nach Hamburg gezogen mit meiner Mutter. Und Lass mich mal nochmal fragen, damit ich den Hergang noch verstehe. Mhm. Also die Mutter ist dann damals weggegangen von der Familie, musste weggehen aufgrund ihrer Probleme. Mhm. Wie lange war sie weg? Länger, 1,5 Jahre, 2. Und dann kam sie wieder zurück in die Familie? Nein, sie ist immer wieder, sie hat uns jede Woche besucht, hat uns in den Kindergarten gefahren, alles Mögliche. Also es war nicht so, dass sie sich aus unserem Leben, dass sie verschwunden ist. Sie hat sich um uns gekümmert. Ja, aber de facto seid ihr dann bei dem Vater aufgewachsen, kann man das so sagen? Ja, also circa 1,5 Jahre. Und ja, es sind halt viele schlimme Sachen passiert. Wir wurden misshandelt und geschlagen und ja, und das Jugendamt, also der Kindergarten, hat auch immer gemerkt, dass wir verwahrloster aussahen und dass wir blaue Flecke hatten, weil mein Vater mich halt, wie meine Schwester mir auch erzählt hat, mir mal richtig kräftig in den Rücken getreten hat, dass der ganze Rücken blau gewesen ist. Hast du das deiner Mama damals erzählt? Wir haben nichts erzählt. Wir wollten meiner Mutter nicht noch mehr Probleme machen. Und die hat das auch nicht mitbekommen, dass da irgendwas schief läuft? Sie hat das nicht mitbekommen. Und dann hat halt irgendwann hat eine Schwester sich, also wie sie mir erzählt hat, irgendjemand hat sich an sie gewandt und gesagt, dass da was passiert, was er nicht einschätzen kann. Und dann, ja, irgendwann stand das Jugendamt dann im Kindergarten, hat dann gesagt, ja, wir fahren euch dann jetzt zu deiner Mutter. Ja, und dann haben sie uns ins Heim gebracht. Ach so. Achso, in welchem Alter bist du denn ins Heim gekommen? So mit circa mit 6, 7 Jahre alt. Und bist dann im Heim aufgewachsen? Ich bin dann im Heim aufgewachsen. Ah, jetzt verstehe ich. Circa mit bis 14, 15. Also da musst du auch wissen, wir hatten dann halt psychologische Tests, gerade ich und Lena wurden dann abgeschottet von den anderen Geschwistern, wurden dann in ein Heim, extra für ein Heim für misshandelte Kinder gebracht. Und ich wurde dann als, ja, ziemlich stark in dem Sinne aus, es wurde halt gesagt, dass ich ziemlich stark bin und dass ich das alles in dem Sinne gut verkrafte. Das heißt, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, das heißt, da haben sich Fachleute mit dir oder euch beschäftigt. Ja, sie wollten halt wissen, ob da überhaupt was Wahres dran ist. Ja. Und meine kleine Schwester ist dann halt völlig ausgetickt. Die haben gemerkt, dass Lena heißt sie, sie ist total, wie heute, halt einfach psychisch am Boden zerstört. Haben die denn dann rausbekommen von dir, dass da sexuell was passiert ist, oder hast du es nicht gesagt? In den Berichten, wo es drin steht, wo halt alles aufgeführt wurde, steht, dass ich nichts gesagt habe, also dass man gemerkt hat, dass ich ein komisches, ich dementsprechend ein Verhalten an den Tag lege. Aber meine kleine Schwester hat es dann halt gesagt. Und dann bin ich zu meiner kleinen, also da hatte sie ein Gespräch mit der Psychologin und sie hat dann halt gesagt, was er alles gemacht hat, hat gezeigt, was er gemacht hat. Und dann bin ich nach dem Gespräch zu meiner Schwester gegangen, stand da, und habe ihr an die Schulter gefasst und gesagt, ich bin froh, dass du es gesagt hast. Ich habe es mich nicht getraut, es ist aber gut so. Aber daraufhin hat man sich nicht besonders intensiv um euch und auch um dich gekümmert, oder? Wir waren dann halt erstmal in diesem Heim, da waren wir ein paar Jahre. Und ich war da halt nicht gut aufgehoben, weil ich habe da eigentlich nichts, ich war nicht psychisch, also ich war psychisch immer noch auf der Welle, aber wegen meiner Schwester bin ich dann da geblieben, haben sie so vereinbart, weil sie mich nicht trennen wollten von ihr. Aber es gab keine Psychotherapie für dich damals? Es gab, also wir sind dann in noch ein Heim gekommen danach. Und da gab es halt eine Sprechtherapie, dass man sich mit der unterhalten hat. Aber in dem Sinne kann ich mich auch noch dran erinnern, die Therapie sah dann so aus, dass ich mit dieser Person gekocht habe. So. Weil ich eigentlich nie was gesagt habe. Ich war eigentlich nur, dass ich es verdrängt habe und das war dann auch in Ordnung für mich. Das heißt, dass selbst in dieser Situation, wo da ein Fachmensch war, hast du eigentlich nicht richtig gesprochen? Ich habe nicht gesprochen. Ich habe halt sehr auf meine Schwester aufgepasst. Mhm. Und wenn sie was gesagt hat, habe ich da auch zugestimmt. Ja. Daher auch gerade, als du das ausgesprochen hattest, gerade am Anfang unseres Gesprächs, dass du gleich weinen musstest. Ja. Weil das so wahrscheinlich ganz schlimm ist, das auch auszusprechen und dir das eine Realität dann zeigt, was geschehen ist. Ja, eigentlich tut es ja ganz gut, das zu sprechen. Ja, also ja. Ich meine, also mir geht's eigentlich auch in dem Sinne ganz gut, aber es tut mir dann auch leid für meine kleine Schwester, dass sie ja das Ganze schlechter bekommen hat. Mhm. Also ich habe es gut verkraftet. Mir geht's echt in dem Sinne, ich habe ein schönes Leben, mir geht's gut. Hast auch gut? Mit dem Gedanken geht's mir eigentlich gut. Es ist passiert. Hast du es gut verkraftet? Es ist passiert und ich habe es auch jetzt gerade durchs Ausgesprochene, auch mit meiner Schwester, habe ich es akzeptiert. Es ist einfach so, es gehört zu mir und es ist in Ordnung, es ist passiert. Wie lebst du denn heute? Du lebst alleine? Ich lebe immer noch bei meiner Mutter. Ja? Und bist du Schülerin oder Studentin? Ich bin Abiturientin. Ja? Ja, und es ist halt, ich habe mein Leben in den Griff gekriegt, aber meine kleine Schwester hat halt ja vor ein paar Wochen wieder einen Suizidversuch hinter sich. Ja. Wo lebt deine kleine Schwester? Ja, die wohnt in Wuppertal und momentan lebt sie in der Psychiatrie. Ach so. Also du machst ja sehr große Sorgen um die kleine Schwester, weil du den Eindruck hast, dass sie das nicht so... Das hat sie nicht, sie. Sie schafft das nicht. Mm-mm. Und du hast sie sehr lieb. Ja. Ja. Man möchte seine kleine Schwester beschützen. Mm-hmm. Gab es denn mal die Überlegung, dass die kleine Schwester zu euch zieht, zu deiner Mutter und dir? Haben wir schon. Mhm. Und die hat hier bis, also als wir hier hingezogen sind, haben wir auch abgemacht, dass sie dann hier hinkommt. Mhm. Meine Mutter ist leider auch erkrankt, die sitzt halt im Rollstuhl. Mhm. Und sie konnte sich dann halt nicht um Lena kümmern. Ja. Und dann ist sie halt hier, in Portugal haben wir eine Therapie angefangen. In Portugal? Ja, sie ist halt in Portugal auf der Pferderanch gewesen, hat da eine Therapie gemacht. Ach so, ja. Da ging es ihr auch einigermaßen wieder gut. Dann ist sie hier nach Hamburg gekommen. Da war sie auch bei drei verschiedenen Pflegefamilien, die auch speziell für solche Fälle eigentlich ausgerüstet sind. Die hat denen also alles geschafft. War nichts möglich, dass sie da irgendwie runterkommt. Hm. Ja, und die ist dann immer weiter abgedriftet. Und wie alt ist Lena jetzt? Lena ist jetzt 19, also 18, nee, ich muss... Du bist die 20? Die wird jetzt 19, im Dezember 19. wird die 19. Ja. Also gar nicht mal so eine kleine Schwester mehr, ne? Auch ja, fast gleich alt. Ist halt natürlich immer kleine Schwester und die macht halt seit sie 18 ist ganz schlimme Schulden, hat jetzt schon viele Schulden, die kriegt ihr Leben nicht in den Griff und... Aber das Problem ist natürlich, dass du bei aller Liebe und Fürsorge für deine kleine Schwester, du kannst es ja auch nicht alles bewerkstelligen, dass ihr Leben gut läuft. Ja. Du machst dir so große Sorgen und hast wahrscheinlich 1000 Sachen schon für sie gemacht, aber letztendlich schaffst du es auch nicht. Kannst du es auch nicht. Das heißt, das belastet dich und deine Mutter natürlich wahrscheinlich auch. Meine ganze Familie. Enorm. Ich habe jetzt mit meinen ganzen Geschwistern wieder Kontakt. Weißt du, Laura, ich mache mir ja auch dennoch ein bisschen Sorgen auch um dich. Ja. So wie du sprichst, so von der Stimme her, glaube ich, dass es dir so generell, natürlich hauptsächlich wegen der kleinen Schwester, aber wegen vielleicht auch vieler anderer Dinge, du hast ja nur auch schon krasse Sachen hinter dir, auch nicht so ganz gut geht und nicht so ganz stabil bist. Also von dem, also ich glaube, ich bin einfach traurig, ich bin einfach todtraurig. Mhm. Ich bin einfach, mir geht's, also ich muss wirklich sagen, es hört sich immer doof an, mir geht's körperlich eigentlich ganz gut. Ich habe keine schlimmen Gedanken, nichts. Also mir geht's wirklich gut, aber da müsste man überlegen, du wirst ja wahrscheinlich schon alles Menschenmögliche für deine Schwester tun, hast du getan. Wie du mit dieser Traurigkeit klarkommst, denn die kann einen ja auch absolut runterziehen. Ja. Und kaputt machen. Und das darf ja nicht passieren. Das will deine kleine Schwester auch nicht, dass du vor die Hunde gehst. Also, es müsste schon irgendwas Professionelles sein, was du in Anspruch nehmen solltest, finde ich. Finde ich. Ja. Ja, also was größte, also die größte Bitte habe ich eigentlich einfach, dass irgendwie, dass der Staat oder das Jugendamt sich einfach mal einmischt, weil in finanzielle Sachen so, da bin ich einfach hilflos, da kann ich sie ihr nicht helfen und das ist mein Problem. Ja. Das ist so. Jetzt, das ist dein Problem und die anderen Sachen eben auch, die du gerade beschrieben hast. Ja. Ich habe heute Nacht eine sehr nette Psychologin hier, das ist die Sabine. Die wird dich jetzt anrufen, Laura. Dann könnt ihr mal gemeinsam überlegen, was für dich gut ist, vielleicht an psychologischer Unterstützung, dass du ein bisschen stabiler wirst und die Traurigkeit dich nicht so auffrisst. Und auch noch ein paar gute Ratschläge hat sie sicherlich auch bezüglich der Situation deiner Schwester, was man da, was man noch tun könnte. Mann, das tut mir wirklich leid. Ich merke ja, wie sehr es dir ans Herz geht, alles. Ja, ich wollte einfach auch mal bei dir anrufen, weil ich meine, es wird so wenig darüber gesprochen, auch gerade über die Folgen. Noch eine Frage. Der Vater hat ja nun schlimme Schuld auf sich geladen. Ja. Gab es irgendwann mal von irgendjemandem eine Anzeige gegen ihn? Wir haben ihn angezeigt. Also meine Mutter auch, als wir Kinder waren, waren dann beim Gericht und haben dann halt auch beim Gericht darüber gesprochen. Das Gericht wurde dann, also das Verfahren wurde auf Eis gelegt. Und so wie ich gehört habe, kann ich ihn immer noch anzeigen. Mhm. Aber da denke ich mir so, zum Ersten, es wäre viel zu viel Stress für mich. Und auch, dass ich da dann wieder vor Schuldigung und diese Psychologen müssen dann feststellen, ob ich nicht lüge und so. Und das ist mir dann einfach zu viel. Das ist auch völlig okay. Das musst du für dich entscheiden. Wenn irgendwann, da musst du sehr stabil sein. Ja. Und klar, im Moment hast du ja noch auch andere Sorgen, ne, die dich sehr tangieren. Ich will einfach, dass meine Familie das weiß. Und das reicht mir dann eigentlich auch, weil... Laura, jetzt leg du bitte auf und du wirst von der Sabine entweder sofort oder in einigen Minuten zurückgerufen. Okay. Und ich hoffe sehr, dass wir dir ein bisschen helfen können und wünsche dir und deiner Familie und natürlich auch deiner Schwester von Herzen alles Gute. Dankeschön. Alles Gute. Auf Wiederhören. Wir melden uns gleich. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Die kostenfreie ist für euch oder ihr mailt uns zu domian@wdr.de. Hier ist Johannes. Johannes ist 55. Guten Morgen. Ich habe ein ganz großes Problem. So. Und zwar habe ich vor circa 2 Monaten meine Frau verloren. Also heute genau vor 2 Monaten. Ich verstehe dich so schlecht. Fährst du Auto? Ja, leider. Ja. Ich kann keinen Parkplatz anfahren, weil hier kein Parkplatz kommt. Bist du LKW-Fahrer? Ja. Ja. Du hast vor 2 Monaten deine Frau verloren, habe ich das richtig verstanden? Ja, ich habe vor 2 Monaten meine Frau verloren. Was ist passiert, Johannes? Ja, das ist, und ich komme da nicht mit klar, weil ich nicht da gewesen bin. Ja, was ist genau passiert? Was genau passiert ist, sie ist schwer krank gewesen, hat Krebs gehabt. Ja. Es hat sich Wasser in ihrem Körper gebildet und, ja... Da war auch Wasser im Herzen. Mhm. Und sie ist dann zu Hause gestorben? Sie ist zu Hause gestorben, ja. War 14 Tage vorher im Krankenhaus. Ist sie alleine gestorben? Ja. Und du machst dir Vorwürfe, dass du nicht da warst? Ja. Mhm. Du warst währenddessen arbeiten? Ich war währenddessen arbeiten, ja. Aber in der Nähe von Stuttgart und habe da meine Pause machen müssen. Und wo wohnt deine, oder wo ist eure Wohnung? Die ist in Delmenhorst. Wo, in Delmenhorst? Ja. Das ist natürlich ein weiter Weg von Stuttgart dorthin. Ja, das sind so circa 600, etwas über 600 Kilometer. Ja. War das denn abzusehen, dass deine Frau sterben würde, oder hat es euch und dich dann doch überrascht, dass es so schnell ging? Also es war abzusehen. Alleine aufgrund dessen schon, weil sie so 2,5 Wochen vorher in der Klinik gewesen ist und 7 Tage auf Intensiv gelegen hat und man ihr wirklich null Chancen gegeben hat. Ja. Alleine aufgrund dessen, weil so viel Wasser sich in ihrem Körper abgesetzt hat. Ja. Weiß ich nicht, wie das kam. Nee, wie kam es denn, dass sie dann wieder nach Hause kam und nicht im Krankenhaus oder in ein Hospiz gegangen ist oder im Krankenhaus geblieben ist? Also sie wollte nach Hause. Man hat zur Bedingung gemacht, dass wenn sie nach Hause will, muss sie eigenständig laufen. Mhm. Und ja, das hat sie dann auch soweit gemacht. Das Wasser ist auch einigermaßen gut zurückgegangen. Mhm. Sie kam dann auch nach Hause. Wusste sie denn um den Ernst ihrer Situation? Ich denke mal, ich glaube schon. Du glaubst, du weißt es nicht genau. Nein. Sie war kurioserweise den Donnerstag vor das, also am Freitag ist es passiert. Ja. Und den Donnerstag war sie kurioserweise noch im Krankenhaus und da hat man ihr auch eine Diagnose gestellt, dass also in ihrem Körper sehr viel Wasser ist. Ja. Sie hatte eine schwere Krebserkrankung, sagst du? Ja. Was für ein Krebs war das? Also es hat angefangen mit Brustkrebs. Ja. Dann hat sie einen sehr schweren oder sehr aggressiven Knochenkrebs gehabt. Mhm. Ja. Und dann kam die Chemo und die Bestrahlung. Habt ihr beiden denn, ihr Eheleute, nie darüber gesprochen, dass sie wahrscheinlich sterben wird? Doch. Das schon. Dann war es eher schon absolut klar. Ja, es war klar. Nur es ist, ich weiß nicht, wie man das sagen soll oder wie man das sagt. Es war abzusehen, dass sie sterben wird. Und es war auch abzusehen, dass das nicht mehr lange gehen kann. Mhm. Alleine schon aufgrund dessen, weil so viel Wasseransammlung in ihrem Körper waren. Ja. Ja. Habt ihr Kinder? Nein, Gott sei Dank nicht. In dem Falle, Gott sei Dank. Ja, hat sich denn du warst ja nicht da, weil du arbeiten musstest, hat sich sonst irgendjemand um sie gekümmert? Wenn ich nicht da war, ist meine Schwägerin, ihre Schwester, da gewesen. Ja. Die hat sich dann um meine Frau gekümmert. Mein Neffe ist da gewesen, seine Frau ist auch da gewesen. Mhm. Also man hat sich schon... Also sie war dann nicht ganz alleine, wenn du weg warst. Nein. Wenn du auf Tour gehst oder gegangen bist, auch in der Zeit, wie lange warst du dann weg? In der Regel die ganze Woche. Ach so, die ganze Woche. Mhm. Ja. Mhm. Wer hat dann deine verstorbene Frau vorgefunden? Sie hatte kurioserweise den Polizeinotruf gewählt. Ach, das hat sie selbst noch gemacht? Ja, kurioserweise. Sie hat auch, um dass man die Wohnungstür nicht aufbrechen muss, die Terrassentür aufgemacht. Die sind durch die Terrassentür alle gekommen. Das heißt, die muss das schon gespürt haben, dass es sehr, sehr schlecht ist. Ja. Und dann kamen die? Ja, und dann sagte der, also ich habe danach mit dem Notarzt gesprochen, der da gewesen ist, und er sagte zu mir, Eingang des Telefons, also des Gesprächs, bis zur Ankunft sind knappe 5 Minuten vergangen. Mhm. Und da hat er sie schon nicht mehr bei Bewusstsein vorgefunden. Das ist ja wirklich ganz erstaunlich, dass sie selbst gespürt hat, dass sie stirbt und noch den Notarzt anruft und daran denkt, dass die Tür, dass die auch reinkommen können. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Bei mir noch das Problem, was heißt Problem, kann man nicht sagen, aber was ich ganz kurios finde, ihre Schwester, die war sonst, ich sag mal, fast täglich immer da gewesen. Mhm. Und seitdem sie nicht mehr da ist, habe ich so das Gefühl, als ob man gar nichts mehr von mir wissen will. Ach so, die Schwägerin, die will mit dir gar keinen Kontakt haben. Nö. Und vorher war das Verhältnis gut? War das ein sehr gutes Verhältnis. Meinst du, dass sie dir Vorwürfe macht, dass du nicht, dass du sie nicht begleitet hast in den Tod? Weiß ich nicht. Mir persönlich ist das auch, es hört sich jetzt krass an, mir ist das fürchterlich egal, was die anderen Leute denken. Mhm. Aber du, wichtig ist ja, was du denkst. Ja, also ich komme damit ganz schwer klar. Mhm. Mensch muss ja arbeiten. Hätte denn die Möglichkeit, rein theoretisch, jetzt so im Nachhinein, hinterher ist man ja immer schlauer, hätte die Chance bestanden, dass du dir Urlaub nimmst während der Zeit, als es ihr schon so schlecht ging? Das wäre kein Problem gewesen. Und warum hast du es nicht gemacht? Tja, warum? Warum? Weil, wir sind, nachdem sie aus dem Krankenhaus heraus gewesen ist, ist sie nochmal richtig, richtig aufgeblüht. Wir sind einkaufen gewesen. Hatten denn die Ärzte, als sie da im Krankenhaus gewesen war, so, ich meine, die machen das nicht gerne, aber so eine grobe Prognose gesagt, wie viel Zeit sie noch hat? Nein. Man hat gar nichts mitgeteilt. Man hat nur bei der letzten Untersuchung, sie war, wie gesagt, den Donnerstag davor, wo das passiert ist, hat sie ihre wöchentliche Untersuchung in Oldenburg gehabt und da hat man ihr mitgeteilt, dass sie hat auch Entwässerungstabletten genommen. Mhm. Ja. Wollte auch noch den Samstag mit einer weiteren Entwässerungstablette anfangen, mhm, also eine doppelte wahrscheinlich, Dose. Wahrscheinlich lag es dann auch an dem Wasser, dass sie früher verstorben ist, als man vielleicht durch die Krebserkrankung hätte erwarten können. Ja. Als du dann in der Nacht diese Nachricht bekommen hast von dem Notarzt. Ich habe sie so gegen Mittag bekommen. Man hat mich, meine Firma. Ach, gegen Mittag war das. Ja, die haben ich rausbekommen, wo ich arbeite, und dann hat mein Chef mich gegen Mittag angerufen und hat mir das mitgeteilt. Und da warst du in Stuttgart? Da war ich in Stuttgart, ja. Was hast du dann gemacht? Dann hat man sofort dafür gesorgt, dass ich entladen und wieder beladen werde. Und dann habe ich mich auf dem Wege nach Hause gemacht. Das war eine furchtbare Fahrt. Dann 600 Kilometer auf der Autobahn und zu wissen, die tote Frau, die Frau ist tot oder sie lebt zu Hause. Es war schrecklich. Es war schrecklich. Ich musste mich auch während der Fahrt auch musste ich mich auch bei meiner Firma melden. Mhm. Man hat mich auch angerufen und gefragt, wie es geht. Man hat mir auch sofort gesagt, also wenn es nicht geht, lass das Auto stehen, komm mit einem Zug, mit Taxi oder sonst irgendwas. Als du dann bei euch zu Hause angekommen bist, war deine verstorbene Frau noch in eurer Wohnung? Nein, die war leer. Die war leer. Ich bin ja bei der Polizei gewesen, weil sie die Wohnung ja auch verschlossen haben. Mhm. Dann hat man mir gesagt, normalerweise, wenn jemand in der Wohnung ist oder im Hause ist, bleibt die Person da, dann muss man sich selber drum kümmern. Mhm. Aber wenn keiner da ist, dann wird dafür gesorgt, dass die Person aus der Wohnung entfernt wird. Mhm. Das heißt, du kamst dann in eure Wohnung, die war leer, und wusstest, dass deine Frau vor einigen Stunden dort verstorben war. Mhm. Ja, ja. Hast du sie denn dann nochmal gesehen? Nein. Nein. Nein. Wolltest du das nicht? Ich wollte das nicht. Ja. Du wolltest sie, warum? So in Erinnerung behalten, wie sie sich am Donnerstag von mir verabschiedet hat. Hast du denn den Eindruck gehabt, dass deine Frau ein wenig enttäuscht war, dass du auf Tour gegangen bist? Nein. Weil das so ein normales Leben war? Es war eigentlich ein normales Leben. Das haben wir waren 26 Jahre verheiratet. Mhm. Ich bin seit eh und je schon immer unterwegs gewesen. Also oder jetzt mit dem LKW die Woche über weg. Also das war eigentlich so unser täglich Brot. Genau, euer Alltag. Mhm. Ja, unser Alltag war das. Das ist wirklich ein schwieriges Problem. Natürlich kann man jetzt im Nachhinein sagen, so wie wir es gerade besprochen haben, du hättest in Anbetracht der Situation, dass es ihr so schlecht geht, in der Tat zu Hause bleiben können. Ja, aber das ist schon richtig. Was mich nur beschäftigt, das ist mit, erstens, ich kriege das Bild nicht aus dem Kopf raus, weil ich, vielleicht habe ich den Fehler gemacht und habe mit dem Arzt gesprochen, dass er sie nicht mehr bei Bewusstsein vorgefunden hat, und meine Schwägerin, sie gibt mir das Gefühl, als wenn sie nichts mehr mit mir zu tun haben will. Mhm. Das ist das, was mich am meisten beschäftigt. Ja, also nochmal zu dem ersten Punkt. Das ist vielleicht eine Gnade, dass deine Frau dann relativ schnell das Bewusstsein verloren hat und dann so in Frieden sterben konnte. Ja, sie brauchte sich also nicht quälen. Genau. Sie hat auch keine Schmerzen gehabt, das weiß ich mit Sicherheit. Ja, das finde ich einen sehr wichtigen Gedanken. Das solltest du dir sehr klar vor Augen führen. Das ist sehr tröstlich. Was ich wirklich sehr erstaunlich finde, ist das Verhalten der Schwägerin. Hast du sie denn konkret mal darauf angesprochen, warum das so ist? Nein, das werde ich nicht machen. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Sie hat mir das Gefühl gegeben. Ich habe direkt darauf angesprochen, habe ich sie nicht. Wie war denn das bei der Beerdigung, die Situation dann? Die war, also da quache ich gar nicht drauf. Da komme ich gar nicht drauf klar. Mhm. Es war, sie hat, wie soll ich das jetzt sagen? Also normalerweise, wenn man zu irgendeiner Veranstaltung fährt, ist ganz egal zu welcher, und man trifft sich mit mehreren, verabredet man sich, wenn man weiß, die fahren da alle geschlossen hin, dass man nicht mit 4, 5 Autos fährt, sondern pass auf, die sind mit 3 Leuten, wir können alle in einem Auto mitfahren. Ja. Nee, das war nicht der Fall. Man hat sich nicht mit mir unterhalten, man hat mich nicht gefragt, wie kommst du dahin? Also, das wäre kein Thema gewesen. Da muss ja ein großer Vorwurf im Raum stehen. Wenn du sagst, das war vorher ein gutes, normales, verwandtschaftliches Verhältnis. Ja. Und jetzt ist alles anders. Ja. Johannes, wenn es dich so bedrückt, dann musst du das Gespräch suchen. Dann musst du suchen, wenn es dich so bedrückt. Das bedrückt mich ganz fürchterlich. So, da musst du suchen. Und wenn du das nicht, dir das unangenehm ist, sie direkt anzusprechen, dann schreib ihr einen Brief und frag, was los ist. Mach es. Du hast dabei nichts zu verlieren. Und du hast auch keinen falschen Stolz, den musst du auch nicht haben. Nee. Es wäre sicher auch im Sinne deiner verstorbenen Frau, dass ihr wieder ein gutes Verhältnis miteinander habt. Ja, das denke ich mir schon. Ja. Also das wäre jetzt von meiner Seite aus ein ganz klarer Rat, dass du das Gespräch suchen solltest. Ja, leichter gesagt als getan, ja. Ja, aber da muss man dann vielleicht auch mal wieder in den eigenen Schatten springen. Ja. Es geht ja immer, es geht ja auch um den Verlust deiner Frau und ihrer Schwester. Ja. Lieber Johannes, das wäre es, was ich dir dazu sagen kann. Ja. Dann wünsche ich dir in deiner Trauerzeit jetzt alles Gute und die Kraft dazu. Ja. Und überleg das mal mit dem Gespräch mit der Schwägerin. Ja, werde ich machen. Alles Gute von Herzen. Schönen Dank nochmal. Sehr gerne, Johannes. Alles Gute. Danke, ciao. Und gute Fahrt. Tschüss. Ja, danke auch. Hier ist ein junger Mann oder eine junge Frau, 21 Jahre alt, mit dem Namen Caesar. Stimmt das? Ja, korrekt. Ein Mann. Richtig. Ist das ein türkischer Name? Das ist ein türkischer Name, ja. Caesar. Schön, dass du da bist. Ja. Warum, was geht's bei dir? Ja, es geht darum, ich habe erfahren, dass meine Freundin schwanger ist. Mhm. Das eigentliche Problem ist, dass die Türkin ist. Aber du bist auch Türke. Ja, ich bin auch Türke, aber ein türkisches Mädchen, das vorherlich schwanger ist, also. Verstehe. Das ist, Wie lange seid ihr denn schon zusammen? Also wir kennen uns seit 3 Jahren. Ja. 2,5 Jahre lang sind wir jetzt schon zusammen. Mhm. Und ja, gestern habe ich erfahren, dass sie im 2. Monat schwanger ist. Hat sie es dir gesagt? Ja, sie hat es mir gesagt. Ja. Ihr habt also nicht ordentlich verhütet? Ja, kann man sagen. Wie kann das passieren? Sie hat die Pille ausgesetzt, irgendwie, weil sie sie nicht vertragen hat oder sowas, oder weil sie Schmerzen hatte oder sowas. Aber das hat sie dir wahrscheinlich gesagt vorher, ne? Ja, das hat sie mir vorher gesagt, aber ich muss sagen, ich habe das nicht so ernst genommen irgendwie. Schön dumm. Ja, kann man sagen. Schön dumm. Das nicht ernst zu nehmen, also, dann ist ja Gummi absolute Pflicht, ne? Ja, natürlich. Aber wenn man keins parat hat, dann... Aber sie hat es offensichtlich auch nicht ernst genommen, sonst hätte sie gesagt, komm Junge, ohne Gummi läuft nichts. Ja, also ich glaube, sie hat es wegen mir getan, also aus Liebe, denke ich. Naja. Also sie ist jetzt, sie ist eigentlich sonst zurückhaltender Mensch. Ein zurückhaltender Mensch? Ja. Dass ihr beiden befreundet seid, wissen eure Familien aber. Ja, das wissen die Familie, also der Vater war eigentlich dagegen. Ah ja, von ihr? Ja, ihr Vater war dagegen, dass sie einen Freund hat, aber die Mutter hat Druck gemacht, also... Also er hat es dann geduldet. Ja, er hat es dann geduldet. Und deine Familie ist auch einverstanden mit ihr? Ja, also meine Familie ist europäisch aufgewachsen. Die sind ganz locker, also wie Deutsche eigentlich. Also. Und die sehen das auch ganz locker. Ja. Und mit meiner Mutter habe ich drüber gesprochen. Was meint deine Mutter? Also sie weiß, dass die Freundin schwanger ist. Ja, ich habe sie ja gesagt. Also ich wusste nicht, mit wem ich sonst reden kann. Mit meiner Mutter kann ich über alles eigentlich reden. Mhm. Ich kann auch sehr gut Deutsch. Ja, was sagt sie? Ja, also sie findet es nicht okay, dass wir nicht verhütet haben. Finde ich auch nicht, aber nun ist es passiert. Ja, nun ist es passiert. Also ich stehe auch dazu. Mhm. Also mein Problem ist halt einfach nur, dass ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Also ich, wegen dem Vater, also Türken sind ja sehr, wie soll ich das sagen, also es geht viel um Ehre und sowas. Mhm. Und hast du Angst vor dem Vater? Ja, also ich weiß nicht, ob ich das Angst nennen kann. Also ehrlich gesagt schon. Ja, vor dem Vater und vor Familie. Ja, sie hat auch noch einen älteren Bruder und auch noch eine riesen Familie dahinter. Also. Was sagt sie denn? Ich meine, sie ist ja nun die Hauptperson in dem Fall. Was sagt sie denn? Ja, also sie weiß auch noch nicht so richtig. Also ich habe ihr gesagt, also irgendwann wird man ja wohl sehen, dass sie dann schwanger ist. Ja, die Zeit ist jetzt sehr kurz und dann sieht man das. Ja, genau. Und dann, ich habe dann halt vorgeschlagen, dass sie dann halt zu mir kommt, zu mir nach Hause, zu meinen Eltern. Ja. Also das wäre jetzt von meiner Familie aus auch kein Problem. Ja. Nur das Dumme ist halt nur, die Familie weiß, wo ich wohne. Und wenn sie weg wäre, sie würden auch bestimmt denken, dass sie bei mir ist. Ja. Also ich habe dann halt die Befürchtung, dass dann vielleicht, ich weiß nicht, ein engen Cousin oder der Bruder vor der Tür auf mich lauert oder so. Du bist 21 und die Freundin ist wie alt? 19. 19. Was macht sie? Sie macht Abitur. Ja, und du? Ich mache Ausbildung. Ausbildung. Was lernst du? Metallbauer. Verstehe. Verfahrene Lage, ne? Ja. Schwierige Situation. Ja, also ich halte das nicht für so klug, dass sie einfach abhaut zu dir, weil du hast das Gegenargument ja gerade schon gebracht, weil dann ist die Familie aktiviert und ihr müsst Angst haben, dass irgendwas geschieht. Ja, aber dann habe ich Angst, dass hier irgendwas geschieht. Das will ich ja auch nicht. Und es gibt keine Möglichkeit, ein klärendes Wort mit dem Vater und der Mutter. Ja, also das habe ich mir überlegt, also dass ich mich dem stelle und zum Vater gehe. Würde unter vier Augen. Ja. Aber der Vater ist, der ist bekannt für seine Wutausbrüche. Und ich finde das ja eigentlich ich fände das einen mutigen Schritt von dir. Das würde dich als Mann sehr aufwerten. Das würde ich ja auch tun. Also wenn es ein deutscher Vater wäre, kein Problem. Ja. Aber meinem türkischen Vater, ich kenne ihn ja auch, ich habe ihn ja auch ein paar Mal gesehen und getroffen. Und ich weiß, wie er so drauf ist. Was ist der Wunsch deiner Freundin, was geschehen soll? Der Wunsch, also sie hängt an ihrer Familie, sie hängt an ihrer kleinen Schwester. Sie hat auch noch eine kleine Schwester. Ihre Mutter ist herzkrank. Das auch noch? Ja, sie will eigentlich nicht so viel, sie will nicht so viel Kummer ihren Eltern eigentlich verbreiten. Denkt sie in irgendeiner Form über Abtreibung nach? Nein, auf gar keinen Fall. Das kommt nicht in Frage. Was wäre denn die Alternative? Also es gibt die Möglichkeit abzutreiben, das kommt auf keinen Fall in Frage. Ja. Es gibt die Möglichkeit, dass sie sofort zu dir zieht. Und was gäbe es als dritte Möglichkeit? Ich weiß nicht. Also ich bin Azubi. Ich habe nicht so viel Geld, jetzt irgendwo in eine andere Stadt zu ziehen oder sowas. Würde sie denn, wenn sie jetzt sagen würde, ich trenne mich von dir, von ihrem Freund und geht zu ihrer Familie, würde das die Familie dulden? Nein, auf gar keinen Fall. Also die Tatsache, dass jetzt das Mädel schwanger ist, ist eine Katastrophe. Also die Tatsache schon, dass sie keine Jungfrau mehr. Verstehe. Das wäre schon ein gravierender Punkt. Also. Nun sind deine Eltern ja auch Türken und können natürlich die Mentalität auch noch besser nachvollziehen als manch einer in Deutschland leben, ne, oder Deutscher. Ja, aber meine Eltern sind sehr lässig. Also. Ja, klar, aber trotzdem können sie es ja besser einschätzen. Was rät denn deine Mutter oder dein Vater? Was sagen die? Also mit meinem Vater habe ich noch nicht drüber gesprochen. Na gut, aber die Mutter. Mit der Mutter habe ich gesprochen. Also sie hat dann halt gesagt, dann müsste sie halt zu mir kommen, so. Damit ja dann auch nichts passiert. Also. Vielleicht ist das wirklich das Klügste. Ja. Ich meine, man soll ja immer alles versuchen. Auch wenn du Angst vor diesem Vater hast, wenn der so ausrastet. Ich meine, falsch machen kannst du nichts, indem es dennoch... Ja, aber es ist ja nicht nur der Vater, also wovor ich Angst habe, es ist ja der ganze Clan. Okay, der ganze Clan, den hast du auch am Hals, wenn sie jetzt zu euch zieht. Wenn es nur eine ganz, ganz kleine Chance gibt, Frieden in die Sache zu bringen durch ein Gespräch mit dem Vater, wenn du das so siehst, wenn es nur eine ganz kleine Chance ist, würde ich es versuchen. Dann tickt er aus und dann gehst du halt und dann kannst du deine Freundin immer noch zu dir holen. Ja, also die Frage ist dann, wie ich stehe und dann gehe im wie du Krankenwagen. Gehst. Ich verstehe. Ist das alles schrecklich? Ist das alles grauenhaft? Dass die Menschen einfach nicht kapieren, dass es um das Glück der Kinder geht? Mein Gott. Die sind ja auch sehr muslimisch, also ich bin da nicht so sehr mit Gott. Ja, ja, ja. Die sind da sehr muslimisch. Mhm. Cesar, meine Sendung ist gleich vorbei. Wir rufen dich aber sofort nochmal an, weil ich dir gerne noch eine Beratungsstelle nennen möchte, die sich auf solche Problematiken spezialisiert hat. Dann könntest du nochmal jemanden, der auch sich in den Kulturkreisen gut auskennt. Also könntest du mir nicht sagen, was du tun würdest in meiner Situation. Ich würde gerne einen Rat von dir haben. Also ich würde das für sehr wertvoll. Also Ich würde zu dem Kerl gehen. Ja, ich würde es machen. Auch wenn er... Geht das Risiko? Ich würde es machen, ja. Mit dem Risiko? Ja, mit dem Risiko. Und auf jeden Fall dann hinterher deine Freundin zu dir holen. Ich muss Schluss machen. Alles Gute. Okay. Tschüss, Dankeschön. Wir melden uns gleich nochmal. Tschüss. In der Technik, Michael Ochs. Morgen heißt unser Thema Falle Internet. Ein Radio ist live und wieder Fernsehen.